Kundgabe 1420. Empfangen durch Bertha Dudde am 15.05.1940. Neue Generation. Geistiges Zeitalter. Eine neue Generation wird die Auswirkungen der jetzigen entgeisteten Zeit zu spüren bekommen. Und diese Generation wird sich ihrer Aufgabe bewusst sein und die Tragweite ihres Tuns und Denkens erkennen. Sie erlebt den Beginn eines geistigen Zeitalters und wird sich durchsetzen müssen in einer Welt der Zyniker und Spötter. Es behält diese noch die Oberhand. Denn ehe die göttliche Wahrheit sich Bahn bricht und unbedenklich von der Menschheit angenommen wird, setzet erst der Kampf ein gegen alles Geistige. Es hat dieser Kampf eine klare Scheidung zur Folge von jenen, die ihren Erdenlebenszweck erkannt haben und denen, die ihn nur in der Gewinnung irdischer Güter erblicken. Es wird nicht mehr die Erde ausschließlich Materialisten bergen, sondern das Geistige wird gepflegt werden, weil die Erkenntniskraft in den Menschen sich äußert, also auch das Wahrheitsverlangen vorherrschend ist. Es sind die Menschen nachdenklich geworden durch die Erscheinungen der Zeit. Der Zweck des Erdenlebens ist ihnen nicht einleuchtend, so nur irdisches Streben des Menschen Lebensaufgabe sein soll. Sie lassen sich daran nicht genügen und forschen. Und da sie bewusst oder unbewusst sich einem höheren Wesen überlassen, die Aufklärung also nicht bei den Menschen, sondern bei Gott, bei ihrem Schöpfer selbst suchen, wird ihnen auch die rechte Aufklärung zuteil. Und sie werden streben, dem geistigen Leben, die Wahrheit erkennen und bereit sein zum Dienen. Sie werden irdisches Gut verachten, sich und ihre Umgebung zu erlösen versuchen. Sie werden ihr Erdenleben bewusst leben und in vollster Klarheit den irrigen Weg derer erkennen, die ihnen entgegenarbeiten. Und es wird die Tätigkeit der jenseitigen Wesen große Erfolge zeitigen. Es wird der geistige Reifezustand ein höherer sein, da die Gnade Gottes genützt wird und die Menschen im Gebet die Kraft aus Gott anfordern, so dass diese ihnen zugehen kann, ungemessen. Und es wird Friede sein, dort wo Liebe ist, ein Frieden des Herzens, der sich nicht erschüttern lässt durch Unfrieden in der Welt. Es wird das Vertrauen auf göttliche Hilfe den Menschen jede Sorge und Angst fernhalten, der Glaube stark sein und die Liebe zu Gott sogar bereit, Not und Kummer zu ertragen, so es dem Seelenheil dienlich ist. Denn es haben die Menschen gesehen, die entsetzlichen Folgen eines entgeisteten Lebens und seine Ursachen erkannt. Sie streben nun eine Höherentwicklung ihres Geistes an. Sie erkennen die Folgen der Entfernung von Gott und suchen diese zu verringern. Sie wandeln nicht mehr in der Dunkelheit des Geistes, sondern gehen Lichtwege in inniger Gottverbundenheit. Amen.